wir machen weiter. Unverdrossen und trotz allem heiter. Geglaubt. Es könnte euch gelingen, uns durch Hetze und Verfolgung jemals in die Knie zu zwingen. Jammern und verzweifeln kommt für uns nicht in Frage, zählt hier nur euer Geld. Wir zählen eure Tage. Wir sind die Antwort auf eure verdorbene Saat. Wir sind die Treue, ihr der Verrat. Ihr seid die Asche, wir sind Feuer und Glut. Ihr seid die Feigheit, wir der Mut. Wir sind das wahre Deutschland, kapituliert, das voller Leidenschaft und Optimismus weiter generiert. Wir kennen keine Reihen, sind uns stets treu geblieben und euer Hass wird niemals über starke Herzen siegen. Was ihr auch tut, wir machen weiter, unverdrossen und trotz allem heiter. Was ihr auch tut, wir machen weiter, unverdrossen und trotz allem heiter. Hast du schon mal bei einer Kreuzigung zugesehen? Kreuzigung ist doch für Elefants.